بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على صحبة الله من هذا بلتن الله زيقن هاي لبنهات شكاية التوفيق محمد صلى الله عليه وسلم مش بتوقي لس كانقو في بأس الله مش بتوقي لس محمد الله سدينا مزين قزان تأس ليه بمشيستة nachdem wir in den letzten zwei Unterrichten zum einen die Einführung gemacht haben und was man alles berücksichtigen sollte, bevor man solch einem Unterricht beiwohnt, haben wir im zweiten Unterricht die Einführung des Imam al-Hajjawi rahimahullah ta'ala uns durchgelesen, in der er uns klar gemacht hat, was er überhaupt vorhat, in dem uns vorliegenden Text durchzunehmen und uns zu lehren. Und heute beginnen wir inshallah mit dem ersten Kapitel, der Kapitel des Fiqh. Und der Imam hat mit dem Kapitel At-Tahara begonnen, aus einem ganz einfachen Grund, weil alle Themen des Fiqh sind entweder Themen, die mit Ibadah zusammenhängen oder Themen mit Mu'amala zusammenhängen. Und Allah sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen, die Jinn, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Insofern ist die Ibadah der wesentliche Grund, warum wir erschaffen worden sind. Und deswegen beginnen die Gelehrten mit den Ibadat, mit den Gottesdiensten. Und von den Gottesdiensten ist der wichtigste Gottesdienst, nachdem man den Islam angenommen hat durch die erste Säule, das Salah. Und das Salah, Voraussetzung für das Salah, ist die Reinheit. Und um die Reinheit durchführen zu können, beginnt man mit dem Kapitel über die verschiedenen Wasserarten. Und deswegen werden wir sehen, dass jede Ordnung oder besser gesagt jedes Thema, was der Imam hier erwähnt, hat seinen Platz, weil er das eben entsprechend einer guten Begründung eingeordnet hat. Das ist also keine zufällige Aneinanderreihung von Themen, sondern jedes Thema hat seine bestimmte Stelle. Und so findet man in anderen Büchern der Fuqaha manchmal andere Reihenfolgen, die auch begründet sind. Und es geht nur darum, dass man, wenn man so ein Buch liest, sich bewusst macht, dass es nicht von ungefähr kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala so viel Segen hier reingesteckt hat und sich die Gelehrten um diese Texte kümmern und sie erläutern und sie als Grundlage für Unterrichte nehmen, um den Menschen ihre Religion beizubringen. At-Tahara, liebe Geschwister, ist der Oberbegriff für dieses große uns anstehende Kapitel. Der Imam begann mit dem Kapitel At-Tahara, dann kommt der Kapitel As-Salah, dann kommt das Kapitel As-Zakah und so weiter und so fort. Und dieses Kapitel At-Tahara hat ein eigenständiges Kapitel bekommen, weil es eben unter sich so viele verschiedene Themen verbirgt. Und deswegen nennt man das Kitab. Kitab heißt eigentlich ursprünglich im Arabischen Buch. Aber das ist hier nicht gemeint, denn es ist kein Buch, sondern Kitab kommt eigentlich vom Wort Kataba, wo Kataba auf Arabisch bedeutet sammeln, ansammeln. Und ansammeln bedeutet auf Arabisch Jama'a. Und Jama'a, und eine der Bedeutungen von Kataba, ist auch der Begriff Jama'a. Und deswegen heißt dieses ein Kapitel Kitab, weil es darin viele verschiedene Themen vereint hat. Okay? Und das ist der Oberbegriff von diesem Kapitel. Und bevor wir uns den eigentlichen Text anschauen, kurz ein Überblick über das Kapitel, was uns überhaupt bevorsteht. In diesem Kapitel, liebe Geschwister, beginnt, also auch das Kapitel At-Tahara hat der Imam eingeteilt in Unterkapitel. Und zwar in genau 11 Unterkapitel. Das wird unsere Aufgabe sein, diese verschiedenen Themen durchzuarbeiten. Das erste Kapitel, oder besser gesagt Unterkapitel von Tahara, ist die Wassersorten. Auch wenn er jetzt da keinen extra Namen diesem Thema gegeben hat, aber wir werden sehen, dass es das erste Unterkapitel ist. Wassersorten. Dann das zweite sind die Wassersorten, damit werden wir uns heute beschäftigen und auch noch beim nächsten Mal mindestens beschäftigen. Danach das zweite sind die Gefäße. Danach das dritte ist das sich reinigen von der Notdurft. Also Istinja oder Istijmar, so nennt man diese beiden Arten, wie man sich von der Notdurft reinigt. Dann als viertes As-Siwak und die Sunan des Wudu. Siwak ist das Verwenden dieser Baumbürste, dieser Miswak oder Siwak genannt. Und die dazugehörigen Sunan für den Wudu, also Sunan ist der Plural von Sunna. Dann die Rukun des Wudu, das heißt die Bestandteile, die Säulen des Wudu und die Art und Weise, das ist der fünfte Untertitel. Dann sechstens Al-Masch. Al-Masch bedeutet das Reiben oder Einreiben und gemeint ist damit, dass man in bestimmten Fällen statt einen Körperteil zu waschen, darf man darüber streichen, mit der feuchten Hand streichen. Dann siebtens die Naqid. Naqid ist alles, was was die Reinigung annulliert. Das heißt, man hat Wudu gemacht oder man hat Russel gemacht, ja, und wodurch diese Sachen wieder aufgehoben werden. Dann achtens sprechen wir über Al-Russel. Al-Russel ist die ganze Waschung, wann man sie machen muss und so weiter und so fort, wie sie durchgeführt wird. Dann neuntens der Tayammum. Der Tayammum ist der Ersatz für den Wudu und der Ersatz für den Russel. Dann zehntens die Entfernung der Najasa, das heißt Entfernung von Unreinheiten. Und elftens das Kapitel über die Menstruation und natürlich was dazugehört, nämlich das Wochenbett. Das ist die 11 Kapitel, die Unterkapitel, damit wir so einen Text, also erstmal den Überblick haben, über was wir überhaupt uns unterhalten werden, inshallah. In diesem Kapitel jetzt, At-Tahara ist das Oberkapitel, werden wir uns unterhalten über die folgenden Themen. Erstens hat der Autor begonnen mit der Definition von Tahara. Tahara auf Deutsch übersetzt wird meistens mit Reinigung, ja. Aber was damit im islamischen Sinne gemeint ist, das ist mit Definition gemeint. Dann zweitens unterhalten wir uns über die Wasserarten. Das heißt, wann ist Wasser verwendbar sozusagen und wann ist Wasser nicht verwendbar für den Wudu, für den Russel und so weiter und so fort. Und dann als drittes über die Regelung über Zweifel über Tahara. Das heißt, wenn man nicht sicher ist, ist diese Sache jetzt Tahir, rein, gesetzlich gesehen, oder ist die Sache nicht mehr rein. Und das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Reihenfolge und darüber werden wir uns jetzt im Laufe des Kapitels insha'Allah unterhalten. Der erste Satz in Az-Zad lautet, und wir lesen einfach immer direkt die deutsche Übersetzung vor, wenn wir sie uns anschauen, lautet, sie ist die Entfernung von Hadath und was dazugehört und die Beseitigung von Khabath. Das Personalpronomen sie bezieht sich auf die Reinigung. Auch im Arabischen ist Reinigung feminin und deswegen heißt es eben sie. Sie ist die Entfernung von Hadath und dann kommt ein eingeschobener Nebensatz, was dazugehört, und die Beseitigung von Khabath. Also haben wir hier zwei Begriffe, die zu klären sind mindestens. Einmal der Begriff Hadath und einmal der Begriff Khabath. Und wir wollen uns natürlich daran gewöhnen, die Fachworte zu lernen, denn das Wort Reinigung zum Beispiel ist eine deutsche Übersetzung für Tahara. Aber wenn es um Fachvokabular geht, musst du ja lernen, was das per Definition bedeutet. Und wenn du schon lernen musst, was das per Definition bedeutet, dann lerne doch einfach den arabischen Begriff mit, sodass du dich dann auch inshallah mit allen Muslimen unterhalten kannst und jeder von der gleichen Sache spricht. Das ist ja der Sinn, dass man Worte definiert. Okay, der Autor, rahimahullah ta'ala, definiert Tahara als die Entfernung von Hadath erst einmal. Was bedeutet Hadath? Hadath, liebe Geschwister, und Khabath sind beides diejenigen Dinge, die man entfernen muss, damit man Wudu machen kann. Okay? Unter Hadath versteht man allerdings alles das, all das, was, wenn es vorhanden ist oder wenn es stattfindet, man dadurch eben diese Reinheit verliert. Okay? Und dieser Hadath ist sozusagen eine Unreinheit im übertragenen Sinne. Das heißt, es ist eine Art Unreinheit, die man nicht sehen kann, nicht fühlen kann, nicht hören kann. Ich gebe ein einfaches Beispiel, wenn jemand Wudu gemacht hat und danach er geht auf Toilette. Dadurch, dass er auf Toilette gegangen ist, sagen wir, er ist jetzt nicht mehr Mutawaddi, er hat nicht mehr Wudu. Okay, aber kann man das an der Person erkennen, sehen, fühlen, dass sie vorher Wudu hatte? Was heißt Wudu haben? Das ist eine Eigenschaft, durch die die Person beschrieben wird. Okay? Das ist eine gesetzliche Eigenschaft, die man nicht ihm ansehen kann. Diese Form von Unreinheit, in der er sich, die er in sich trägt oder in der er beschrieben wird, das nennt man Hadath. Ja? Und das geschieht, um diesen Zustand zu gelangen, das geschieht auf verschiedene Art und Weisen, das natürlich ein Thema des Kabilis Tahara ist. Aber zusammengefasst, es gibt zwei Formen dieses Hadath. Das heißt, dieser Hadath ist diese Eigenschaft, die eine Person in sich trägt, sodass sie nicht beten darf oder kein Tawaf machen darf oder den Koran nicht anfassen darf oder was auch immer man braucht, um eben Wudu zu haben. Okay? Jetzt ist die Frage, welche Dinge das sind. Darüber werden wir uns natürlich im Laufe des Kapitels unterhalten, nur wir erwähnen sie jetzt kurz, damit wir genau wissen, wovon wir reden, wenn wir von Hadath reden. Erst einmal, es gibt einen großen Hadath und einen kleinen Hadath. Es gibt einen großen Hadath und einen kleinen Hadath. Der kleine Hadath ist immer das, wofür du Wudu machen musst, und der große Hadath ist das, wofür du ebenfalls den Russel machen musst. Oder besser gesagt, wofür du den Russel machen musst. Der kleine Hadath ist Urin, Stuhl, Wind, Madi, Wadi und Istihada. Okay? Urin, Stuhl, Wind, Madi. Madi ist die Vorsamenflüssigkeit. Und Wadi ist die Flüssigkeit, die nach dem Urin noch, die Tropfen, die nach dem Urin noch austreten. Und Istihada. Istihada ist diese krankhafte Blutung der Frau. Das heißt, wenn die Frau blutet außerhalb ihrer Regelblutung und außerhalb ihres Wochenbettes. Ja? Das sind also sechs Ursachen, wofür man den kleinen Hadath, sage ich mal, im übertragenen Sinne in sich trägt. Dann gibt es den großen Hadath. Der große Hadath kommt dadurch zustande, durch den Samenerguss, oder besser gesagt Ejakulation, egal ob bei Mann oder Frau. Dann zweitens Geschlechtsverkehr. Drittens die Menstruation, auf Arabisch Hayd, man sagt auf Deutsch Periode, oder Blutung. Und als viertes den Wochenbettfluss. Das heißt, eine Frau, nachdem sie ihr Kind geboren hat, hat ebenfalls eine Blutung. Und diese Blutung aufgrund der Geburt, die nennt man auf Arabisch Nifas. Und das ist auf Deutsch Wochenbettfluss. Gut, das sind die verschiedenen Formen des Hadath, große Hadath und kleine Hadath. Jetzt wissen wir, was der Imam meint, als er sagte, mit Tahara, das bedeutet die Entfernung von Hadath. Okay? Also wenn du zum Beispiel Wudu machst, dann entfernst du diesen Hadath. Okay? Und damit du eben danach beten darfst. Und jetzt sagte er, und die Beseitigung, oder erstmal den Nebensatz und was dazu gehört. Und was dazu gehört, gemeint ist, dass nicht immer, wenn jemand, also was ist eine Form der Reinigung? Wudu zum Beispiel. Wudu ist eine Form der Reinigung. Okay, aber wenn jemand Wudu macht, entfernt er dann immer eine dieser Sachen, die wir gerade erwähnt haben? Die Antwort lautet nein, nicht immer. Denn stellt euch mal vor, eine Person hat schon Wudu. Okay, und jetzt macht sie Wudu. Trotzdem wird dadurch ein Hadath entfernt. Nö, die hat ja gar nichts gemacht. Die hat ja schon Wudu gehabt. Okay, das heißt, wenn jemand Wudu macht, obwohl er schon Wudu hat, dann ist es auch eine Form der Reinigung. Ja, aber es ist nicht, da wird dadurch kein Hadath entfernt. Okay, deswegen heißt es, um was dazu gehört. Also das ist so sozusagen nebenbei. Aber darüber, das ist nicht das Hauptanliegen. Das kann man freiwillig machen, aber das ist nicht das Hauptanliegen. Denn unser Hauptanliegen ist es, wir wollen beten. Und damit wir beten dürfen, müssen wir die Dinge machen. Jetzt sagst du mir, ich hab's aber schon gemacht, dann brauchst du natürlich nicht nochmal machen. Okay? Aber natürlich gehört es auch dazu irgendwie, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Wudu gemacht, obwohl er schon Wudu gehabt hat. Okay? Insofern ist es auch eine Form der Ibadah, auch wenn sie freiwillig ist. Okay? Das ist wie gesagt, und auch, stellt euch vor, eine Frau, die, wie gesagt, unter krankhafter Blutung leidet, den arabischen Mustahada. Das Blut ist Istihada und sie ist eine Mustahada. Okay? Und diese Mustahada, was soll sie denn machen, wenn sie die ganze Zeit Blutfluss hat und sie will beten? Dann muss sie trotzdem Wudu machen. Ja? Und wenn sie aber, das Problem ist aber bei ihr, dass das Blut die ganze Zeit fließt. Und dieses Blut ausfließen ist ja ein Grund dafür, dass sie Muhdith ist. Das heißt, dass sie den Hadath in sich trägt. Okay? Aber wenn das Blut die ganze Zeit fließt, was soll sie denn machen? Wenn sie Wudu macht, gleich danach ist es wieder ungültig. Und deswegen in diesem Fall würde sie trotzdem Wudu machen und trotzdem beten. Und der Gesetzgeber bezeichnet diese Frau dann trotzdem als Tahira. Tahira ist die weibliche Form von Tahir, trotzdem als gesetzlich rein, auch wenn sie die ganze Zeit Blutung hat. Okay? Also das soll damit nur gemeint sein und was dazu gehört. Und dann heißt es, und die Beseitigung von Khabath. Das Wort Khabath kommt vom arabischen Wort, es geht jetzt nur erstmal um die sprachliche Bedeutung, das ist eine zusätzliche Information, um diese Sachen besser zu verstehen, ansonsten sind sie religiöse natürlich, die für uns relevant sind. Aber Khabath kommt vom arabischen Wort Khabith. Und Khabith, liebe Geschwister, ist sprachlich gesehen alles, was man verabscheut. Okay? Alles, was verabscheuungswürdig ist, nennt man auf Arabisch Khabath oder Khabith. Khabath ist die Sache selbst, Khabith ist sozusagen auch die Sache selbst oder die Eigenschaft Khabith. Man sagt, eine Sache ist Khabith, das heißt, sie ist abscheulich, verabscheuenswert, ekelhaft. Das nennt man auf Arabisch Khabith. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat beschrieben im Koran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns die verbotenen Dinge, oder besser gesagt, die Dinge, die Khabith sind, verbietet. Weil alles, was verboten ist, gesetzlich von Allah subhanahu wa ta'ala, ist Khabith, ist abscheuenswürdig. Das gläubige Herz verabscheut diese Sache. Okay? Und daher kommt dann auch natürlich die Sache von manchen Leuten, dass sie denken, alles, was ekelhaft ist, alles, was abscheulich ist, sei deswegen unrein, sei gesetzlich gesehen unrein. Ja? Aber das ist nicht der Fall, sondern das ist sprachlich ein großer Rahmen, aber gesetzlich gesehen, was damit gemeint ist, sind ganz bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Stuhl oder Urin. Ja? Und da gibt es natürlich auch Dinge, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja? Aber das ist eben gesetzlich gesehen. Weil es kann sein, einer sagt zum Beispiel, wie kann ich in meiner dreckigen Kleidung, wie kann ich in meiner Arbeitskleidung beten? Das ist für ihn auch eine Sache, die ist abscheulich, Khabith. Ja? Aber das heißt nicht, dass es gesetzlich unrein ist. Okay? Deswegen also haben wir jetzt also zwei Sachen kennengelernt. Einmal, was soll entfernt werden? Hadath. Das ist die Unreinheit im übertragenen Sinne. Und einmal Khabath. Und Khabath ist diese empirische Unreinheit, die man sehen kann, die man hören, schwierig, ja, aber die man fühlen kann, die man schmecken kann, ja, die man sehen kann, entweder an deinem Körper oder an deiner Kleidung oder an deinem Gebetsplatz. Wenn er in Anführungsstrichen dreckig ist, dann musst du diesen Schmutz entfernen. Und dieser Schmutz nennt man im Arabischen eben Khabath. Das war's. Ja. Also nichts Besonderes, aber das eine ist eben im übertragenen Sinne und das andere kann man sehen, schmecken, fühlen, nachweisen. Ja? Das sind die zwei Arten von Unreinheiten, die entfernt werden. Also wenn wir jetzt den Satz nochmal lesen, dann verstehen wir ihn inshallah gut. Tahara ist die Entfernung von Hadath und was dazugehört und die Beseitigung von Khabath. Diese Definition ist dringend notwendig, weil jetzt geht er auf dieses erste von diesen 11 Unterkapiteln, die wir jetzt vorhaben, inshallah zu behandeln, in den nächsten Unterrichten ein, und zwar die verschiedenen Wassersorten. Diese verschiedenen Wassersorten, liebe Geschwister, vielleicht können wir noch eine Information dazu schieben. Und zwar geht es um eine andere Definition von Tahara. Der Autor hat eine Definition von Tahara, ist nur damit man vielleicht was anderes hört, dann sieht man, dass es das gleiche ist. Okay? Der Autor hat eine Definition erwähnt, hat gesagt, Tahara ist die Entfernung von Hadath und Khabath, sage ich jetzt mal abgekürzt. Ja? Die Entfernung von Hadath und von Khabath. Der andere Ulama, sie haben das folgendermaßen definiert. Ich lese es erstmal auf Arabisch vor, weil die Übersetzung im Deutschen, die kann man sicherlich immer verbessern. Okay? Und zwar, Sifatun hukmiyya tujibu limawsufiha istibahata salati bihi wa fihi wa lahu. So. Auf Deutsch, bedeutet das ungefähr gesetzt wie folgt. Was ist Tahara? Was ist Reinheit, gesetzlich gesehen? Es ist eine Eigenschaft im übertragenen Sinne, aus der sich ergibt, dass diejenige Sache, die als Tahar bezeichnet wird, also als rein bezeichnet wird, zum Beten und als auch Gebetsplatz verwendet werden darf, ebenso die Person selbst. Wir haben drei Sachen, hat er erwähnt. Einmal die Sache, mit der wir beten, die Kleidung ist damit gemeint. Zweitens den Gebetsplatz, wo wir beten, logisch, da muss sauber sein. Und drittens, ebenso die Person selbst muss Tahir sein. Ja? Wenn diese drei Sachen übereinstimmen, dann sagen wir, diese Person ist Tahir. Okay? Und das ist auch eine Eigenschaft im übertragenen Sinne. Warum? Weil es gibt Fälle, in denen man an sich Unreinheit hat und trotzdem beten darf, gesetzlich gesehen. Okay? Wie gesagt, die Mustahada, die wir gerade erwähnt haben, die Frau, die ihre krankhafte Blutung hat. Also, das ist nur jetzt eine zusätzliche Definition, nichts weiter Aufregendes. Jetzt kommen wir zu den Wassersorten, inshallah, zum ersten, der 11. Kapitel. Er sagte, rahimahullah ta'ala, es gibt drei Sorten von Wasser. Diese Einteilung von drei Sorten von Wasser ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama und ist auch die stärkere Ansicht und der, inshallah, der Wahrheit am nächsten ist. Es gibt also drei Sorten von Wasser. Was heißt das? Es gibt eine Art von Wasser, die an sich sauber ist. Auf Arabisch sagt man Tahir ist. Und mit der man auch etwas anderes reinigen darf. Also sie ist an sich sauber und reinigt anders. Sauber und reinigend, kann man sagen. Das nennt man auf Arabisch Tahur. Okay? Und diese Begriffe natürlich dringend wollen wir uns merken, weil die werden wir jetzt im Laufe der Zeit immer wieder verwenden. Wir können nicht jedes Mal den Begriff nochmal neu definieren. Okay? Also Tahur ist Wasser, das an sich sauber ist und andere Dinge reinigen kann. Und man darf es zur Reinigung verwenden, zum Wudu, zum Ghusl, zum Entfernen von Unreinheiten, Najasa, Urin, egal was. Okay? Dann gibt es die zweite Art von Wasser, die ist verunreinigt. Sie ist verunreinigt. Das heißt, auf Arabisch sagt man Najis. Najis ist gesetzlich unrein. Sprachlich also schmutzig, dreckig, aber uns interessiert, was islamisch gesehen als Najis bezeichnet wird. Wie zum Beispiel Wasser, das jemand sein Geschäft verrichtet. Also haben wir zwei Arten jetzt von Wasser, Tahur und Najis. Najis ist also Wasser, das an sich unrein ist und auch anderes verunreinigt. An sich unrein ist und auch anderes verunreinigt. Wenn du dreckiges Wasser oder Najis Wasser auf deinem Gebetsplatz hast, dann darfst du auf diesem Gebetsplatz nicht beten. Okay. Also die erste Sorte von Wasser war Tahur, das ist dasjenige Wasser, das an sich rein ist, anderes reinigen kann. Und die zweite Sorte von Wasser ist Najis, das heißt, sie ist an sich unrein und kann auch anderes nicht reinigen. Jetzt gibt es eine dritte Wassersorte, die ist dazwischen. Sie ist, auf Arabisch nennt man das Tahir. Und Tahir bedeutet, sprachlich gesehen, rein oder sauber. Und Tahir gesetzlich gesehen bedeutet, es ist an sich sauber, aber es kann nicht anderes reinigen. Es ist an sich Tahir, aber es kann nicht anderes reinigen. Und das sind die drei verschiedenen Sorten von Wasser. Einmal Tahur, einmal Najis, das Gegenteil davon, und dazwischen eine Zwischenstufe ist Tahir. Warum reden wir überhaupt von Wasser? Ganz einfach, weil Wasser ist grundsätzlich dasjenige Mittel, das man als erstes verwendet, um sich zu reinigen. Weil wir werden ja später sehen, wenn jemand kein Wasser hat, jemandem steht kein Wasser zur Verfügung, dann darf er stattdessen Erde benutzen. Oder Sand oder was auch immer. Ja? Aber das ist nicht grundsätzlich der Fall. Grundsätzlich, man hat Wasser und deswegen benutzt man es. Deswegen, die Reihenfolge beginnt logischerweise erstmal mit dem, was normalerweise vorhanden ist. Tayyib. Jetzt lesen wir den ersten Satz und dann verstehen wir ihn auch schon automatisch, weil wir es schon erklärt haben, bevor wir den ersten Satz gelesen haben. Und zwar heißt es Tahur, außer diesem, also es gibt drei Sorten von Wasser. Erstens Tahur, die Klammer natürlich in 1, die steht nicht im ursprünglichen Text, ja, wie es hinzugefügt worden von mir, damit man Übersicht hat. Tahur, außer diesem entfernt kein anderes den Hadath und die vorübergehende Najas. Außer diesem, das heißt außer Wasser, das Tahur ist, entfernt kein anderes Wasser den Hadath. Also ich kann also weder Tahar Wasser noch Najis Wasser verwenden, um mich zu reinigen. Okay? Das heißt, um Wudu zu machen, um Ghusl zu machen, das ist damit gemeint. Und auch nicht die vorübergehende Najasa. Das heißt, stell dir vor, an deiner Hand ist irgendeine Substanz, die Najis ist. Okay? Um das zu entfernen, brauchst du Tahur Wasser. Um das zu entfernen, brauchst du Tahur Wasser. Warum steht hier vorübergehende Najasa? Weil es gibt Dinge, die sind an sich unrein. Stell dir mal vor, du nimmst ein Schwein. Okay? Dieses Schwein wäschst du und putzt du. Und duschst du. Du wirst es niemals daher machen können. Okay? Deswegen gibt es Dinge, die an sich unrein sind, und es gibt Dinge, die sind verunreinigt. Deswegen gemeint ist hier alles, was verunreinigt worden ist und was man auch natürlich auch wieder sauber kriegen kann. Also ganz einfach, ich brauche Tahur Wasser, um den Hadath zu entfernen oder um vorübergehende Najasa zu entfernen. Das ist natürlich grundsätzlich der Fall. Wie wir gesagt haben, grundsätzlich der Fall brauche ich Tahur Wasser. Ansonsten gibt es auch Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn Alkohol zu Essig wird, oder dann ist es sozusagen Tahir geworden, ohne dass ich jetzt irgendwie gereinigt habe. Ja? Oder zum Beispiel, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Dann steht hier, es ist jene, die noch so ist, wie sie erschaffen wurde. Das ist jetzt die eigentliche Definition von Tahur. Es ist das Wasser, das genau noch so ist, wie es erschaffen worden ist. Wenn wir das erschaffene Wasser uns anschauen, gemeint ist damit, dass zum Beispiel Regenwasser oder Flüsse oder Wasserquellen oder anderes Wasser, das noch so ist, wie es erschaffen worden ist. Was ist, oder anders ausgedrückt kann man sagen, es ist jedes Wasser, das weder seinen Geruch noch seinen Geschmack noch seine Farbe verändert hat. Dann ist es nämlich genau noch so, wie es vorher war. Oder man kann sagen, eine andere Definition ist, es ist jedes Wasser, das man nicht durch einen weiteren Begriff beschreiben muss. Weil stellt euch vor, jemand hat Wasser und du riechst aber daran, dass es parfümiert ist. Dann könntest du das nicht jemandem als normales Wasser verkaufen. Sondern müsstest du sagen, das ist parfümiertes Wasser. Oder es ist gefärbtes Wasser. Oder es ist verunreinigtes Wasser. Oder es ist Rosenwasser. Was auch immer. Ja, das heißt, sobald du das Wasser irgendwie sprachlich gesehen noch näher beschreiben müsstest, damit jemand weiß, was damit gemeint ist, dann durch irgendeine der drei Eigenschaften, Geschmack, Geruch oder Farbe, die sich verändert haben, dann kann man nicht mehr von dem Wasser sprechen, wie es eigentlich ursprünglich geschaffen worden ist. Okay? Deswegen, das ist grundsätzlich der Fall. Heißt das, dass alle anderen Wassersorten nicht Tahur sind, auch erwähnt haben? Nein, das ist nur grundsätzlich der Fall. Jetzt wollen wir uns das ein bisschen uns weiter anschauen. Ihr habt ja auch den Text gelesen und deswegen seht ihr, dass es auch teilweise Dinge gibt, die leicht verändert worden sind und trotzdem Tahur geblieben sind. Deswegen, liebe Geschwister, jetzt für die nächsten Minuten werden wir uns jetzt folgende drei Sachen anschauen. Erstens einmal, Wir haben die Definition gelernt von Tahur. Jetzt wollen wir uns anschauen, Tahur-Wasser, das zu verwenden makruh ist. Und danach Tahur-Wasser, das zu verwenden nicht makruh ist. Das heißt, man denkt, es wäre vielleicht makruh, ist es aber gar nicht. Okay? Und was ich darauf möchte ich hinweisen, dass der Autor rahimahullah ta'ala in seinen Sätzen, in seiner Struktur eine ganz logische und vernünftige Reihenfolge eingehalten hat, die man manchmal nur entdecken kann, indem man das jemand sagt oder indem man darüber nachdenkt. Und jedes Beispiel, das wir sehen werden, ist ausgewählt und ist kein zufällig erwähltes Beispiel. Der erste Satz, also es geht jetzt im Folgenden um das Tahur-Wasser, wenn es makruh ist. Er sagte, sollte es sich durch etwas verändert haben, das sich damit nicht vermischt, wie Stückchen Kampfer, Fett, Meeressalz, oder sollte es mit Najasa erhitzt worden sein, ist es makruh. So, diese Sachen, wie gesagt, es geht um Wasser, das leicht verändert worden ist, aber dennoch verwendet werden darf. Weil diese Beispiele, die er jetzt erwähnt hat, der Autor, rahimahullah, wären eigentlich, würde man jetzt denken, die sind ja nicht mehr so, wie Allah sie erschaffen hat. Dieses Wasser ist nicht mehr so, wie Allah es erschaffen hat. Ja? Weil es sind jetzt Dinge reingefallen, es hat sich leicht verändert. Aber jetzt sagt er dir, Vorsicht, es ist trotzdem noch Tahur, aber aufgrund dieser leichten Veränderung ist es makruh, es zu verwenden. Was ist denn die Definition von Makruh überhaupt? Makruh, liebe Geschwister, ist eine Stufe zwischen Haram und Mubah. Haram als gesetzlich verboten und Mubah als gesetzlich erlaubt. Verboten bedeutet, wenn du es tust, kannst du dafür zur Rechenschaft gezogen werden und wenn du es unterlässt, wirst du dafür belohnt. Und Mubah bedeutet, es ist vollkommen gleichgültig, ob du es machst oder ob du es nicht machst. Du wirst dafür weder belohnt noch zur Rechenschaft gezogen. Makruh ist eine Zwischenstufe davon. Auf Deutsch übersetzt heißt es hassenswert oder verhasst. Und gemeint ist damit jede Sache, die, wenn du sie machst, wirst du dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn du sie unterlässt, für Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du dafür belohnt. Und das ist die Definition in der Hinsicht, ob man dafür zur Rechenschaft gezogen wird oder nicht. Ob man dafür belohnt wird oder nicht. Aber das hilft uns natürlich nicht dabei, weiter zu wissen, was ist denn jetzt letztendlich alles makruh. Ja? Und manche Usul-Gelehrte haben gesagt, per Definition ist es bei uns alles, wofür es einen Hinweis gibt, dass es verboten sein könnte, aber grundsätzlich ist es noch Mubah. Das heißt also, es ist eigentlich erlaubt und es gibt keinen klaren Hinweis, dass es Haram ist. Es gibt nur eine Andeutung. Es ist also eine Zwischenstufe zwischen Mubah, und, das heißt erlaubt, und Haram. Aber es ist nicht so klar, dass wir sagen können, es ist Haram. Aber es ist auch nicht ganz unzweifelhaft. Es ist nicht ganz deutlich. Ja? Es gibt da Zweifel daran. Und deswegen sagt der Faqih darüber Makruh. Ein Beispiel dafür, aus einem ganz anderen Kapitel, ist die Länge der Kleidung eines Mannes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alles, was vom Untergewand unter den Fußknöcheln ist, ist in der Hölle. Ma asfal al-ka'bayn min al-izari fa fin nar. Okay, so. Das heißt, was darunter ist, ist zweifellos Haram, aufgrund des Hadiths. Aber jetzt ist die Frage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über das gesprochen, was darunter ist. Aber stell dir vor, jemand trägt Kleider, es geht um den Mann, nicht um die Frau, ja? Stell dir vor, ein Mann trägt Kleider, die genau beim Fußknöchel enden. Okay? dann ist es, wie gesagt, makruh, weil es darüber kein Hadith gibt, der genau sagt, was man machen soll, sondern es heißt, dass es darüber sein soll. Das heißt, deine Kleider sollen darüber sein. Und wenn sie darunter sind, ist es haram. Okay, was ist mit der Zwischenstufe dazwischen? Dazwischen sagen wir, es ist makruh. Weil es ist nicht, fällt nicht unter dem Hadith, der gesagt hat, haram. Aber auf der anderen Seite bist du sehr nahe an den Verbotenen. Und wenn jemand nahe an etwas Verbotenem ist, dann passiert es sehr schnell, dass er auch dem Verbotenen verfällt. Okay? Und deswegen, das ist wie gesagt ein Beispiel oder ein weiteres Beispiel, um diese Regel zu verstehen, warum manchmal der Faqih sagt Makruh, obwohl es keinen Hadith gibt, der sagt, diese Sache ist Makruh. Ja? Deswegen, bevor man einen Gelehrten vorwirft, dass er keinen Beweis hat für seine Aussage, muss man erstmal fragen, was meint er denn mit diesem Begriff überhaupt? Und danach kannst du urteilen, ob er diesen Begriff korrekt angewandt hat oder nicht. Denn der Begriff Makruh, wenn er nämlich vorkommt, kann er auch Haram bedeuten, je nachdem, wer ihn benutzt. Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim, wenn Allah sagt, dass er etwas verabscheut, etwas Makruh ist bei ihm, subhanahu wa ta'ala, dann heißt das natürlich Haram, logischerweise, was denn sonst? Ja? Kann nicht sein, dass du es machen darfst. Aber der Faqih, wenn er sagt Makruh, dann meint er damit eine Sache, die zwischen Mubah und Haram ist. Deswegen ist also Definitionsfrage, was man damit meint. Wallahu a'lam. Okay, liebe Geschwister, lesen wir nochmal den Satz. Wie gesagt, es geht jetzt hier um Tahur-Wasser, das sich leicht verändern könnte oder verändert hat und das Makruh ist, weil es ist nicht mehr ganz so, wie es vorher war, aber es hat sich auch nicht so stark verändert, dass wir sagen können, es ist nicht mehr Tahur. Es heißt, sollte es sich durch etwas verändert haben, das sich damit nicht durchmischt. Das heißt, verändert entweder komplett oder teilweise. Ja? Es gibt zwei, also ich meine allgemein gibt es, wenn sich Wasser verändert, was verändert sich an Wasser? Die drei Eigenschaften, Geschmack, Geruch oder Farbe. Okay? Wenn eine dieser drei Sachen sich verändert, dann verändert es sich entweder komplett, ja, oder es verändert sich eben teilweise. Das ist immer logischerweise der Fall. Und jetzt sagt er, sollte es sich, das heißt das Tahur-Wasser, durch etwas verändert haben, das sich damit nicht vermischt, überhaupt nicht vermischt, wie zum Beispiel Stückchen Kampfer. Ja? Und wenn man Kampfer auflöst, dann, oder besser gesagt, Entschuldigung, es löst sich ja nicht auf, wenn man Kampfer in Wasser legt, dann ist der Geschmack zwar da, aber dieses Stück löst sich nicht in Wasser auf. Ja? Und auch Seife zum Beispiel, Seife kommt auf die Seife an, aber Seife löst sich auf, aber erst nach einer gewissen Zeit. Also es dauert, bis sie sich aufgelöst hat. Also stell dir vor, Seife fällt irgendwo rein und du nimmst es dann wieder raus. Ja? Dann hat es sich noch lange nicht darin aufgelöst. Und das braucht seine Zeit, bis es sich aufgelöst hat. Okay? Und das hat ja was mit der Polarität zu tun, mit dem Wasser. Wasser ist ja polar und Seife nach außen hin auch. Und diejenigen, die polar sind, die lösen sich ineinander auf und anderes löst sich nicht auf, grob gesagt. Ja. Er sagt also, Stückchen Kampfer oder Fett. Fett, wissen wir, wenn du Fett machst ins Wasser, dann schwimmt das oben. Warum? Weil Fett ist eben dipolar. Versteht? Ja. Und wenn Fett dipolar ist, deswegen die Seife, der Sinn der Seife ist ja was? Seife ist ja, wenn man das sich chemisch anschaut, ist ja so aufgebaut, dass es das Fettmolekül umgeben soll. Umgeben soll, ja. Damit es nach außen hin so aussieht, als wäre es polar wie Wasser. Ja? Und deswegen, wenn man dann Seife zusammen macht mit Fett an die Hände, deswegen wird das Fett abgewaschen dann durch das Wasser. Ja? Weil dann kann die Seife löst sich im Wasser auf, ja? Aber das Fett nicht. Aber wenn das Fett umgeben ist von der Seife, dann merkt das Wasser sozusagen nicht mehr, dass es, ob es das andere polar war oder dipolar war, sondern es denkt eben, das ist alles polar. Wie gesagt, das ist so ein bisschen aus der Chemie. Und das ist das Beispiel für Fett. Das heißt, stell dir mal vor, du hast einen Eimer Wasser und jemand kippt darüber Öl rein oder Fett rein, dann schwimmt das oben. Denn dieses Wasser jetzt ist immer noch Barot, weil das, die Substanz, die du reingetan hast, die hat sich nicht vermischt mit dem eigentlichen Wasser. Okay? Und ebenfalls Meeressalz. Meeressalz, der Beweis dafür ist, wenn du Wasser aus dem Meer nimmst und es aufkochst, bleibt Salz übrig. Ja? Deswegen hat es sich darin nicht aufgelöst. Und auch wenn man im toten Meer schwimmt und rausgeht, ohne sich abzuduschen, dann ist man weiß. Zum großen Teil, weil das Wasser verdunstet und Salz bleibt zurück. Ja? Und das weist auch darauf hin, dass es eben nicht sich darin aufgelöst hat. Und deswegen, diese Dinge alle sind Tahur. Aber das heißt nicht, dass Meereswasser jetzt makruh ist zu verwenden. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, jemand nimmt Meeressalz und tut es in Wasser rein. Das ist damit gemeint. Diese Art von Veränderung bedeutet nicht, dass das Wasser jetzt nicht mehr Tahur ist. Und dann es bleibt ganz normal Tahur. Oder sollte es mit Najasa erhitzt worden sein? Gemeint ist, stellt euch mal vor, jemand nimmt eine Substanz wie Tierkot oder ähnliches und macht damit ein Feuer. Ja? Und darauf macht er einen Kessel und dann in diesem Kessel erwärmt er Wasser. Und dieses Wasser, das er erwärmt, kann natürlich der Geruch von Unreinheit daran gelangen. Aber dieser leichte Einfluss hat keinen Einfluss. Weil die Najasa hat die Sache nicht direkt berührt, sondern das ist nur durch das Aufkochen. Es kann passieren, dass Teilchen, beziehungsweise eher, dass der Geruch an dieses Wasser gelangt. Aber Geruch-Einfluss ist die schwächste Form von Einfluss und hat keinen Einfluss auf das Tahur-Wasser und es bleibt sozusagen Tahur. Aber in diesen Fällen allen sollte man es unterlassen, dieses Wasser zu benutzen, aus Sicherheitsgründen. Und deswegen hat der Autor, rahimallahu ta'ala, gesagt, in diesem Fall ist es makruh. Dann kommen wir zum letzten Teil, für heute inshallah ta'ala. Und zwar geht es um Tahur-Wasser, das nicht makruh ist. Jetzt könnte jemand sich die Frage stellen, wir haben doch von vornherein schon erklärt, was Tahur-Wasser ist. Und jetzt reden wir über Wasser, das nicht makruh ist. Also Tahur-Wasser, das nicht makruh ist. Also nicht zu verwenden makruh ist. Warum diese Wiederholung? Die Antwort lautet, es ist keine Wiederholung, denn jetzt geht es um makruh, jetzt geht es um Tahur-Wasser, wo man denken könnte, es gehört zur Kategorie, die wir gerade eben behandelt haben. Gerade eben haben wir gesagt, dass leichte Veränderungen, das heißt Substanzen, die reingefallen sind oder reingetan werden, die sich nicht auflösen können, diese leichte Veränderungen führen dazu, dass die Sache makruh ist. Gilt das aber für jede Art von Veränderung, dass wir sagen, das Wasser ist makruh zu verwenden? Die Antwort lautet nein. Und deswegen hat er jetzt im folgenden Beispiele erwähnt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, die darauf hindeuten, dass Wasser tahur bleibt und zu verwenden erlaubt ist und eben nicht makruh ist. Das ist also die Reihenfolge dieser Beispiele. Das ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Beispielen, sondern eine ausgewählte Aneinanderreihung von geordneten Beispielen. Er sagt, hat es sich durch Stillstehen verändert oder durch eine Sache, von der das Wasser nur schwer abgehalten werden kann, wie zum Beispiel Pflanzen, die darin wachsen, Blätter von Bäumen, die Nähe eines veränderten Tieres, oder wurde es durch die Sonne erhitzt, oder durch etwas, was daher ist, ist es nicht makruh. Also, hat es sich durch Stillstehen verändert. Es ist was damit gemeint? Tahur-Wasser. Nicht irgendein Wasser, Tahur-Wasser. Nehmen wir an, es regnet. Und dann kommt es zu einer Flut. Und dieses Wasser sammelt sich irgendwo an. Mit einem Sumpf. Okay? Und in diesem Sumpf wachsen grüne Pflanzen. Diese grünen Pflanzen und was auch immer darin wächst und auch der Boden, auf dem das Wasser sich versammelt hat, das alles hat Einfluss auf die Eigenschaften des Wassers. Entweder Geruch, Geschmack oder die Farbe, logischerweise. Aber in diesem Beispiel bleibt das Wasser trotzdem tahur. Und der Faqih sagt nicht, dass dieses Wasser tahir ist oder dass dieses Wasser makruh zu verwenden ist, sondern es bleibt ganz normal tahur. Noch einmal, hat es sich durch Stillstehen verändert? Natürlich das Stillstehen, vielleicht kurz voran erwähnt, Stillstehen, meine Geschwister, ist gemeint einfach, wenn man Wasser in einen Eimer macht und es lange Zeit einfach stehen lässt, kann es sich auch verändern. Zum Beispiel durch den Behälter, in dem es sich aufbewahrt, in dem es aufbewahrt ist. Es ist aus Messing, aus Kupfer, aus Eisen, das hat alles Einfluss auf den Geruch. Es ist in einem Ledersack, ja, all dies hat Einfluss im Geruch. Und dieser Einfluss durch das sozusagen Stillstehen in einem Behälter oder irgendwo anders, das hat auch keinen Einfluss auf die Eigenschaft Tahur des Wassers. Deswegen hat er gesagt, hat es sich durch Stillstehen verändert. Und der zweite Punkt ist jetzt, und der Grund dafür ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit hat man Wasser auch in Säcken transportiert auf der Reise, durch Ledersäcken, Beuteln, ähnliches. Und er hat niemals den Leuten gesagt, dass solch ein verändertes Wasser nicht mehr tahur ist. Und das ist ein Beweis, nennt man Iqrar. Das heißt, wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darüber geschwiegen hat. Er hat es nichts darüber gesagt. Und deswegen ist es ein Beweis für uns, dass wir das machen dürfen. Dann sagt er, oder durch eine Sache. Das heißt, hat sich das tahur durch eine Sache verändert, von der das Wasser nur schwer abzuhalten ist, nur schwer abgehalten werden kann. Wie zum Beispiel Pflanzen, die darin wachsen, Blätter von Bäumen, die Nähe eines veränderten Tieres und so weiter und so fort, ist es nicht makruh. So. Ja, also die Regel lautet, wenn Wasser von einer Sache schwer abzuhalten ist, nur schwer abgehalten werden kann. Und damit ist, das ist das Beispiel, was ich vorhin angedeutet habe, und zwar dieser Sumpf, diese Wasseransammlung, dieser Teich oder was auch immer, wo mittlerweile Pflanzen gewachsen sind und sich dieses Wasser im Laufe der Zeit verändert hat. Obwohl, egal ob es Geruch oder Geschmack oder Farbe ist, ist egal, es geht hier darum, dass es von Dingen verändert worden ist, die man schwer abhalten kann. Stell dir vor, du hast irgendwo Wasser gesammelt, in einem Kanister, und der Wind weht immer, und jedes Mal weht er darin Staub rein und Blätter rein und was weiß ich rein. In diesem Fall ist das kein Grund dafür, das Wasser als Tahur, was Tahur war, als Tahir zu bezeichnen oder sogar Najis. Okay? Warum? Weil es schwer abzuhalten ist davon. Ganz einfach, das ist die Begründung. Und Allah Azza wa Jal sagte im Koran al-Karim, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Und er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Deswegen dieser Grundsatz. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ. Das heißt, wenn es eng wird, dann wird es weit. Oder wenn es schwer ist, dann wird es einem leicht gemacht. Nicht, dass der Mensch es leicht macht, sondern es wird einem vom Gesetz her leicht gemacht. Okay. Die Beispiele, die er erwähnt hat, hat gesagt, wie zum Beispiel Pflanzen, die darin wachsen. Kannst du schlecht vermeiden, dass sich Algen bilden oder was auch immer. Blätter von Bäumen, die werden vom Wind reingeweht. Stell dir mal vor, der Gesetzgeber hätte gesagt, es hat sich verändert, deswegen darfst du das Wasser, was Allah dir vom Himmel geschickt hat, jetzt nicht mehr verwenden. Das wäre eine große Erschwernis. Und denkt nicht nur an euch selbst, die nur den Wasserhahn aufmachen müssen, um Wasser zu bekommen. Es gibt auch Menschen, die nicht so gut leben können, nicht so angenehm leben können. Blätter von Bäumen, die Nähe eines veränderten Tieres. Diese drei Beispiele hat er erwähnt. Aber seht ihr, liebe Geschwister, dass das erste Beispiel ist ein Beispiel für eine Sache, die innerhalb vom Wasser wächst. Das heißt, etwas verändert das Wasser von innen. Das zweite Beispiel sind Blätter von Bäumen. Woher kommen diese Blätter von Bäumen? Von außen. Sie kommen hinein. Okay? Und das dritte Beispiel ist die Nähe eines veränderten Tieres. Interessanterweise seht ihr hier, dass wir diese drei Beispiele haben. Wir rufen euch später. Wir rufen euch. Ihr seht in diesen schönen drei Beispielen, dass es drei unterschiedliche Arten von Beispielen sind. Nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Beispielen sind. Insofern, das erste sind die Pflanzen, die darin wachsen. Das zweite die Blätter von Bäumen, die hineingeweht werden. Oder die Nähe eines veränderten Tieres. Verändert bedeutet, ein Tier, das von alleine gestorben ist, ohne dass man es vorher auf islamische Art und Weise halal geschlachtet hat. Zum Beispiel eine Kuh, sie stirbt neben einem Teich. Daraufhin kommt der Wind und weht den Geruch in dieses Wasser oder auf diesen Wasserkanister oder was auch immer. Das ist der Fall, der damit gemeint ist. In diesem Fall bleibt das Wasser tahur. In diesem Fall bleibt das Wasser tahur. Aber wenn das Tier in direktem Kontakt mit dem Wasser steht, hat es sehr wohl einen Einfluss. Hier ist damit eben, das ist nicht der Fall, der gemeint ist. Sondern ein Tier stirbt in der Nähe und verwest. Und dieser Geruch wird gebracht und kommt zum Wasser. Ja, diese Sache führt nicht dazu, dass das Tahur-Wasser nicht mehr Tahur ist. Er sagte, wurde es durch die Sonne erhitzt. Das heißt, wurde dieses Wasser durch die Sonne erhitzt. Dadurch hat es auch eine Eigenschaft an sich verändert. Aber das ist wohl nicht der Grund, warum der Autor das erwähnt hat, weil die Eigenschaft der Temperatur ist für uns unerheblich. Wir schauen nur auf Geruch, Geschmack und die Farbe. Ja? Aber der Grund ist ganz einfach. Früher hat man Wasser in die Sonne gestellt, um es zu erwärmen. Denn zum Beispiel, wenn man nachts aufgewacht ist, oder besser gesagt, man wollte zum Morgengebet aufstehen in der Wüste und man ist Junub und es ist eiskalt, dann kann es sein, dass man bis zu eine Stunde vor dem Fajr aufstehen musste, damit man erstmal Holz sucht, damit man Feuer macht, damit man dieses kalte Wasser erhitzt und damit dann Russel macht. Ja? Und diese Sache hat uns Allah subhanahu wa ta'ala erheblich erleichtert. Und auch damals war es nicht so einfach, wenn man zum Beispiel auch sein Geschäft verrichten musste, so mussten die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Strecke von ungefähr 150 Metern laufen, um ihr Geschäft verrichten zu können. Und Ka'b ibn al-Ashraf, der Jude aus Medina, der hat dann immer die Frauen gekränkt, während sie zu diesem Abort gegangen sind. Und daraufhin wurde er auch getötet, dieser Ka'b ibn al-Ashraf. Und heutzutage, subhanallah, hat man Wasserleitungen, die einem das Wasser sauber und reinigen, tahir und tahur, in das eigene Haus liefern. Und man braucht nur noch bestimmen, ob man das Wasser kalt oder warm haben will oder ob man es wenig haben will oder viel haben will. All dies ist natürlich eine Ni'mah, an die wir meistens gar nicht daran denken, weil wir die Sachen schon gewohnt sind. Aber den Menschen früher war es genauso auferlegt worden, Rüssel zu machen, Rohr zu machen und so weiter und so fort. Und uns ebenfalls. Aber schaut, sie haben das durchgestanden und ebenso haben wir die Aufgabe, das ebenfalls durchzustehen. Wie dem auch sei, der Grund offensichtlich, warum der Autor, rahimahullah, die Sache mit dem Erhitzen des Wassers in der Sonne erwähnt hat, ist eine Daif-Überlieferung über Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Und er will eben halt explizit darauf hinweisen. Weil manche Gelehrte haben gesagt, dass wenn Wasser durch die Sonne erhitzt worden ist, dann darf man es nicht benutzen zum Wudu aufgrund einer bestimmten Überlieferung. Und diese Überlieferung ist nicht authentisch und deswegen weist er explizit darauf hin. Natürlich die allermeisten Gelehrten, manche reden sogar von einem Ijma', von einer Übereinkunft, sie erlauben solches Wasser problemlos, wie der Autor hier auch gesagt hat. Und es gibt eine Überlieferung, die von manchen Gelehrten sogar als Maudu' eingestuft worden ist. Maudu' heißt erfunden. In der heißt es, dass Wasser, das durch Sonneneinstrahlung erhitzt worden ist, zu Weißfleckenkrankheit führt. Das ist auf Arabisch Baras. Okay? Und sollte diese Sache medizinisch bestätigt werden, dann natürlich ist es haram, das Wasser zu benutzen, aufgrund des Schadens, das man sich selbst anfügt und nicht aufgrund der Überlieferung, denn die Überlieferung, wie gesagt, ist nicht authentisch. Dann sagt er als letztes, oder durch etwas, was daher ist, ist es nicht makruh. Oder durch etwas, was daher ist. Zum Beispiel, stellt euch vor, eine Person, sie hat Holz und sie erhitzt, also sie macht ein Feuer mit Holz und Kohle, egal was daher ist, und ein Kessel mit Wasser drauf, das gleiche Beispiel wie vorhin, nur diesmal ist dass der Brennstoff ist daher und nicht Najis. In diesem Fall ist es auch nicht makruh, solch ein Wasser dann zu verwenden. Denn wenn es makruh war aufgrund der Najasa-Substanz und die maximal durch den Geruch an das Wasser gelangt, dann ist es durch die Daher-Substanz viel weniger der Fall. Viel weniger der Fall. Und deswegen ist es eben, ist es Tahur. Wallahu ta'ala a'lam. Hier sind wir, bleiben wir stehen, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben gesagt, wir haben drei Sachen heute gelernt. Einmal die Definition von Tahur. Und als zweites die Definition von, oder als was Tahur bedeutet. Also welche Beispiele wir dafür von Tahur-Wasser haben. Als zweites, wann Wasser makruh ist zu verwenden, aber es bleibt Tahur. Und als drittes, wann Wasser Tahur ist und man denkt, man könnte meinen, es sei makruh, aber es ist gar nicht makruh. Und als nächstes werden wir inshallah erwähnen, ein weiteres Beispiel, wann Wasser makruh zu verwenden ist, und dann bin ich gespannt, wer merkt, warum der Autor plötzlich wieder etwas erwähnt, das makruh ist, und warum hat er es nicht schon vorher erwähnt. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين